Nach Shonai wurde es ganz obskur, auch aus Japan, aber aus dem japanischen Underground von 1969. Yuya Uchida and the Flowers, ihre Version des Jefferson Airplane-Stückes Greasy Heart, mit enthalten auf dem CD-Sampler Love, Peace and Poetry, Asian Psychedelic Music, eine ganz seltsame Zusammenstellung von noch seltsamerer Musik der Jahre 68 bis 72, von Japan bis Türkei, Indien, Korea, Kambodscha, ganz Hongkong. Ich komme aus dem Staunen gar nicht heraus, manchmal auch in der jeweiligen Heimatsprache gesungen. Und wenn in Englisch, wie eben, dann eher lautmalerisch als wirklich bewusst artikuliert. Noch einmal Japaner auf Englisch, Akzent ist auch noch da, aber Pizzicato 5 haben immer so global agiert, dass sie bestimmt zumindest ein bisschen Englisch verstehen und sprechen können. Pizzicato 5 hier mit Baby Love Chai.